Kundgabe 5130. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.05.1951. Geistwirken. Jünger der Endzeit. Ihr, die ihr für mich und mein Reich arbeiten wollet, ihr werdet von meinem Geist gezogen. Ihr werdet durchstrahlt von der Kraft meines Geistes und somit fähig, die Arbeit für mein Reich zu leisten. Denn dessen Knechte ihr seid, dessen Willen müsset ihr auch kennen, so ihr ihn ausführen sollet. Wie aber wolltet ihr um den Willen eures Herrn wissen, so dieser euch nicht kundgegeben wird, von ihm selbst? Und dieses Kundgeben meines Willens besorget mein Geist, der in euch wirkt, die ihr mir dienen wollet aus Liebe, zu mir und zum Nächsten. Die Liebe in euren Herzen macht das Wirken meines Geistes in euch möglich. Und darum kann ich meinen Geist ausgießen über jedes liebefähige und liebewillige Herz und so den Menschen meinen Willen kundgeben. Ich brauche Jünger der Endzeit. Ich brauche Apostel, die ich wieder in die Welt hinaussende mit dem Auftrag, meine Lehre zu unterbreiten allen Völkern. Ich brauche Menschen, die in meinem Geist leben und darum auch wissend werden und die den Menschen ein Beispiel geben, welchen Lebenswandel ich von ihnen auf Erden fordere und welche Auswirkung ein solcher Lebenswandel an ihnen hat. Sie sollen ihren Mitmenschen zeigen, dass erst die geistige Kraft wahres Leben gibt und dass ich selbst dort weile und es erkennen lasse, wo ein rechter Lebenswandel geführt wird. Meine Jünger der Endzeit können einen großen Einfluss gewinnen auf die Mitmenschen, so diese nicht zu sehr verhärtet und schon wahre Knechte des Satans geworden sind. Denn sie sind mit der Kraft des Geistes erfüllt. Sie können den Mitmenschen vermitteln, was von mir seinen Ausgang genommen hat. Sie stehen gewissermaßen zwischen mir und den Menschen, empfangend und austeilend die Gaben, die ihnen das ewige Leben sichern. Sie besitzen geistigen Reichtum, den sich auch die Mitmenschen erwerben können, so sie Verlangen danach haben. Doch stets müssen sie sich in den Zustand der Liebe zu versetzen suchen, ansonsten mein Geist nicht wirken kann. Aber die Kraft meines Geistes unbedingt erforderlich ist, um zur Höhe zu gelangen. Darum sende ich euch den Mitmenschen zu, um ihnen die Liebe zu predigen, um ihnen meine Lehre zu vermitteln, die ihnen Kenntnis gibt, was sie tun und wie sie leben sollen, um ewig selig zu werden. Amen.